meine Schläfen und das Haupt ist weiß geworden. Hinterhin die holde Jugend, schon gealtert sind die Zähne von dem Süden.